Mr. Sutton? Ja? Ich will ihr die Hand reichen, aber Zecke hat mir Handschellen angelegt. Die können Sie ihm abnehmen. Zecke schaut sie ungläubig an, löst die Fessel, geht raus und schließt die Tür. Setzen Sie sich. Ich bin Dr. Catherine Conning. Was gibt's? Nächste Woche ist Ihre Verhandlung. Ach ja? Haben Sie nicht mit Ihrem Anwalt gesprochen? Schon länger nicht. Ihre Verhandlung ist für kommenden Montag angesetzt. Ihr Anwalt hätte Ihnen das eigentlich sagen müssen. Ich sollte mit ihm sprechen, ja. Ich bin Doktor der Psychologie und möchte Sie bitten, an einem Experiment teilzunehmen. Selbstverständlich können Sie die Teilnahme jederzeit ablehnen. Lassen Sie hören. Wir möchten, dass Sie ein Tagebuch führen. Dass Sie aufschreiben, was in den letzten Monaten geschah, seit Sie hier sind. Und auch von der Zeit danach berichten. Danach? Nach dem Urteil. Wir machen Studien über Angeklagte während ihres Verfahrens, also in Zeiten erhöhter Stressbelastung. Von Ihnen würden wir uns wünschen, dass Sie die kommenden Tage vor dem Prozess und dann, solange Sie möchten, ein Tagebuch führen. Das ist schon alles. Muss ich über etwas Bestimmtes schreiben? Nur das, was Sie unter normalen Umständen in ein Tagebuch schreiben. Normalerweise schreibe ich kein Tagebuch. Naja, Sie wissen schon. Ihre Gefühle angesichts der laufenden Ereignisse, Ihre Hoffnungen, Ihre Ängste. Und Sie werden mir keine Medikamente ins Essen schmuggeln oder so ein Scheiß? Nein. Sie können den Vertrag behalten und nochmal genau durchlesen. Es ist sehr einfach. Dann kommt Zecke rein. Ich stehe auf und werde wieder gefesselt. Auf bald. Und vielen, vielen Dank. Schon ist sie weg. Ich bin verliebt. Hoffnung ist Gift. Kriminalhörspiel nach dem Roman von Ian Levison. Die Anklage wird auf Mord mit Todesstrafe hinauslaufen. Nach den Gesetzen des Bundesstaates Texas muss dafür keine Leiche vorliegen. Das Ganze ist jetzt fast ein Jahr her. Inzwischen wird allgemein angenommen, das Mädchen sei tot. Ach was? Was Sie nicht sagen, war das Ihre Idee? Nein, nein. Es obliegt dem Staatsanwalt, über die Anklage zu entscheiden. Hör Sie doch auf mit dem Scheiß. Ich weiß, dass es Ihnen egal ist. Mr. Sutton, ich suche mir meine Fälle nicht aus. Ich bin Pflichtverteidiger. Ich habe jede Menge zu tun und versuche nur... Was versuchen Sie? Für Sie die bestmöglichen Zeugen zu finden. Ach ja? Mhm. Es ist unser erstes Treffen seit 3 Monaten. Und der Mann hat tatsächlich etwas unternommen. Donny? Ja, mein alter Disponent. Der könnte das machen. Nein. Es ist nicht gut, jemanden von der Arbeit zu nehmen. Sexualstraftäter werden in der Öffentlichkeit gewöhnlich als gute Mitarbeiter wahrgenommen. Was Sie nicht sagen. Ja. Aber wir haben eine Frau, die zu Ihren Gunsten aussagen wird. Das gefürchtete Gefühl der Hoffnung beginnt sich in mir zu regen. Eine gewisse Karen Eames, mit der Sie offenbar mal zusammen waren. Karen? Ja. Sie kommt von Houston rüber, um zu bestätigen, dass sie... Naja, Sie wissen schon, sexuell normal sind. Was meinen Sie damit? Sexuell normal? Dass Sie nie Neigung gezeigt haben, mit Kindern Sex zu haben. Die Aussagen früherer Sexualpartner sind erstaunlich überzeugend. Ich möchte, dass Sie was verstehen, Mr. Rendell, ja? Ich habe das nicht getan. Ja, darum geht's in einem Gerichtsprozess. Das wollen Sie ja herausfinden. Gehen wir besser nochmal die Frage durch, warum Sie das Taxi mit dem Dampfreiniger gesäubert haben. Nachdem Sie die Lady vom Flughafen nach Hause fuhren, waren Sie im Begriff, das Taxi in die Garage zu fahren. Oh, Sie kennen sich aus in Westboro. Ja, Madam. Sie sind Amerikaner. Ja, Ma'am. Die nächste, dann links gleich das zweite Haus. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Ich meine, es ist ewig her, dass ich einen amerikanischen Fahrer hatte. Verstehe. Ich gebe Ihnen gerne meine Karte. Mhm. So. Bitteschön. Das macht $58. Mhm. Ach Mist, ich habe nur 50 dabei. Entschuldigen Sie, ich hole nur schnell Bargeld von oben, ja? Ma'am? Ja? Ob ich vielleicht kurz Ihre Toilette benutzen dürfte? Ja, sicher, kommen Sie. Danke, Ma'am. Ich liege auf meiner Pritsche in der Zelle und starre an die Decke. Das Tagebuch neben mir. Dr. Catherine Conning. Ich sollte Robert den Vertrag zeigen. Noch eine Stunde bis zum Hofgang. Zecke, mein Wärter, hat mir einen Stift aus Weichgummi gegeben, damit ich mir oder ihm nicht die Augen ausstechen kann. Konfrontationen versuche ich hier nach Möglichkeit aus dem Weg zu gehen. Das habe ich auch in meinem früheren Leben getan, aber vielleicht war ja eine Änderung fällig gewesen. 36 Jahre, Taxifahrer, dumpf und gleichgültig. Mittwoch, Wäschetag, Donnerstag ein wenig Freizeitgestaltung und Freitag wieder zurück in die Dumpfheit. Was für ein Leben war das eigentlich? Hey, was gibt's? Können wir reinkommen? Ja. Ist was passiert? Ich bin Inspektor Hopkins. Das ist Inspektor Dave. Sie wollten gerade aufbrechen? Ja. Ich treffe gleich einen Freund in der Bar da vorne. Also, was gibt's? Wo waren Sie Dienstagnacht? Da habe ich gearbeitet. Ich bin Taxifahrer. Fragen Sie über Dylan Cab. Mit denen haben wir bereits gesprochen. Aha. Warum sind Sie denn hier? Ey, suchen Sie was Bestimmtes, Mann? Die Toilette ist da hinten. Vielleicht sollten wir uns auf dem Revier weiter unterhalten. Worüber? Worum geht's überhaupt? Das besprechen wir auf dem Revier. Drehen Sie sich um. Hä? Ein paar Sekunden später stürze ich zu Boden. Es tut weh! Einer der Typen drückt mir ein Knie in den Rücken und legt mir Handschellen an. Ganz ruhig. Du musst dir vorstellen, die fanden Einzelteile von 4 Leichen in meinem Schrank. Das hat meinem Anwalt die Sache nicht gerade erleichtert, aber hat sich gut geschlagen. Einzelteile. Du hast sie zerhakt? Aber klar doch. Alle haben sich fürchterlich darüber aufgeregt, aber ich hatte doch auch Nachbarn, verstehst du? Naja. Ja? Ist doch klar, dass ich sie zerlegt habe. Ja, natürlich. Robert, mein einziger Freund hier drin, er ist, wie soll ich sagen? Einmal sind sie rübergekommen, ich sollte den Rasen mähen. Ach, egal. Dann musste ich höllisch aufpassen, dass sie nicht rumschnüffeln. Unter der Abdeckplane hinterm Schuppen ein paar Arme und Beine. Robert, liest du bitte einfach den Vertrag? Na klar, Mann, das mache ich doch gerade. Ja, ja, sehr gut. Ja, und? Was sagst du dazu? Nee, der ist so ziemlich 0815, nichts Ungewöhnliches. Ja, schreib ihr einfach dein verdammtes Tagebuch, dann ist sie glücklich. Und du hast nicht den Eindruck, dass da irgendwas nicht stimmt? Na sicher, irgendwas stimmt immer nicht. Da, hinsetzen. Auf dem Revier hatten sie mich direkt in ein Verhörzimmer gebracht. Oh, Scheiße. Hier, wer ist das? Weiß ich nicht. Blut läuft mir aus der Nase. Sie wissen es nicht. Nein. Haben Sie eigentlich Nachrichten? Gelegentlich. Ist Ihnen bewusst, dass dieses Mädchen in den letzten 36 Stunden in allen Nachrichten war? Nein, das wusste ich nicht. Dachten Sie denn, Sie könnten sie sich einfach so schnappen? Schnappen? Ich habe niemanden geschnappt. Haben Sie doch. Hab ich nicht. Haben Sie doch. Nein, Mann! Schluss mit der Scheiße, Sie haben sie gekidnappt. Hab ich nicht. Haben Sie doch. Wir haben Ihre Fingerabdrücke auf der Fensterbank gefunden. Dave wirft mir eine offene Akte rüber. Da liegt ein Bild von mir. Polizeifoto von vor 15 Jahren. Das war nach einem Spiel der Cowboys. Ich war besoffen, hatte ein bisschen gepöbelt, eine Nacht auf dem Revier verbracht. Das dachten Sie wohl nicht, dass wir die haben, was? Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Dann erklären Sie mir doch mal, warum genau diese Fingerabdrücke an einem Fenster in dem Haus gefunden wurden, wo dieses Mädchen geschlafen hat. Hey, bitte? Welches Mädchen? Wir haben eine 5-Punkt-Übereinstimmung. Zweifel ausgeschlossen. 100%. Das ist der Abdruck, den wir am offenen Fenster gefunden haben. Und er gehört zu Ihnen. Ich habe mal Fenster installiert, ja. Ich habe überall in Dallas Fenster installiert. Sie finden auf der Hälfte der scheiß Fenster hier draußen meine Fingerabdrücke. Ja, ich dachte, Sie sind Taxifahrer. Das bin ich jetzt. Seit wann? Für 11 Jahren. Das heißt, Sie haben seit 11 Jahren kein Fenster installiert? So ungefähr, ja. Na bitte. Bis jetzt hatte ich keinen Gedanken an einen Anwalt verschwendet. Bis zu diesem Augenblick, als sich meine Illusionen eine nach der anderen in Luft auflösten. Die Fenster in Westboro sind neu. Genau wie die Fingerabdrücke. Westboro? Die Lady vom Flughafen? Ist dort was passiert? Erzählen Sie uns erstmal, warum Sie Ihr Taxi Dienstagnacht mit dem Dampfstrahler gereinigt haben. Ich gehe 3 oder 4 Mal im Monat mit Dampf über die Polster. Ah, und ausgerechnet an dem Abend, an dem ein Kind aus demselben Haus entführt wird, das Sie wenige Stunden vorher betreten haben, gehen Sie mal eben mit Dampf über die Polster. In meinem Auto war kein Kind. Ich habe den Dampfreiniger benutzt, weil mir ein Mädchen in den Wagen gekotzt hat. Ein Mädchen hat Ihnen in den Wagen gekotzt? Ein College Girl, ja. Ich habe 2 mitgenommen, nachdem die Bars zu hatten. Nach 10 Uhr ist auf Ihrem Fahrtenstreifen aber nichts verzeichnet. Ich weiß. Gratisfahrten sind verboten. Das war also reine Menschenliebe. 1 Meile! Ich war auf dem Weg zurück in die Garage. Da war nichts mit einem Mädchen, das sich ins Auto übergeben hat. Es ist eine 12-Jährige, die vor lauter Angst kotzen musste. Ich stelle mir vor, wie Donny, mein Disponent, vor Abscheu den Kopf schüttelt, während er den anderen Fahrern erzählt, dass Jeff Sutton ein kleines Mädchen entführt hat. Ich will einen Anwalt. Ihr hört mir ja gar nicht zu. Vielleicht, weil wir den Schwachsinn satt haben? Sie haben dieses Fenster entriegelt, damit Sie später ins Haus können. Das habe ich nicht. Haben Sie doch. Ich will einen Anwalt. Die Frau hat Sie in einer Fotogegenüberstellung erkannt. Ja, als den Mann, der Sie vom Flughafen nach Hause gebracht hat, ja. Und dann haben Sie die Fenster entriegelt, sind nachts zurückgekehrt, haben das Kind entführt. Bla, bla, bla. Die ganze Story nochmal von vorne. Wir bringen das morgen zu Ende. Stehen Sie auf! Meine erste Nacht verbringe ich im Keller der Westboro Police Station. In einer Zelle im traditionellen Stil. Fensterlos mit Holzbritsche. Ich hatte keine Ahnung, wie spät es war. Noch dachte ich, alles wird sich klären. Morgen, wenn ich meinen Anwalt bekomme und der Haftrichter sich die Sache anschaut, wird sich alles klären. Oh. Hi, das ist aber nett. Ja, voll nett. Ist aber keine gute Idee, hier nachts zu trampen. Hey, du, ein Taxifahrer nimmt uns gerade umsonst mit. Nee, ich habe ihm gesagt, dass wir kein Geld haben. Ja, oder? Er heißt Sutton. Wie? Sutton, er heißt Jeff. Er heißt Jeff Sutton. Ja. Meinen Namen hatten sie von der Lizenzmarke. Zur Sicherheit. Ist heutzutage so üblich. Keiner vertraut keinem mehr. Oh, verdammt! Sorry, ist rot, ich hab geträumt. Ach du Scheiße. Was ist denn los da hinten? Es tut mir schrecklich leid. Naja, ist halb so wild. Wie heißen Sie? Mr. Rundell. Mister? Er will sich offenbar keinesfalls mit einem Kinderschänder gemein machen. Ich bin eigentlich gerade dabei, in Urlaub zu gehen. Ach ja? Ich habe mir diesen Fall nicht gewünscht. Der Staatsanwalt sagt, wenn Sie uns verraten, wo das Mädchen ist, kommt er uns mit dem Strafantrag entgegen. Ich weiß aber nicht, wo sie ist, ja? Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Wahrscheinlich hatte Mr. Rundell darauf spekuliert, dass ich mich schuldig bekenne. Ein paar Dokumente unterschreiben und dann ab in den Ferienflieger. So, Sie gehen einer bezahlten Arbeit nach. Als Taxifahrer verdienen Sie wahrscheinlich zu viel für Verfahrenshilfe. Ich bräuchte dann eine Erlaubnis, um Ihre Steuerakten einzusehen. Ein Wärter betritt das Zimmer und beginnt mir Handschellen anzulegen. Um die Hüfte ein Ledergurt, um die Knöchel Fußfesseln. Schwer vor dem Haftrichter nicht bedrohlich zu wirken, wenn du in Gefängnisklamotten daherkommst, gefesselt wie Hannibal Lecter. Überlassen Sie mir das Reden, wenn wir dran sind. Der Gerichtssaal ist voller Fotografen, als ich mit Rendell und zwei Wachmännern vor die Richterin trete. Jeffrey Sutton, Sie sind der Entführung eines Mädchens beschuldigt. Wie plädieren Sie? Sie müssen jetzt etwas sagen. Ach so. Nicht schuldig. Untersuchungshaft. Der Nächste? Eine kurze Angelegenheit. Mein Kameramann filmt, wie die Justizbeamten mich aus dem Saal bringen. Reporter knipsen wild herum. Wo ist meine Tochter? Was hast du mit ihr gemacht, du? Du widerliches, du Monster, du! Alle Kameras drehen sich zu ihr. Eigentlich müsste die Richterin nach Ordnung rufen, aber nichts passiert. Ein Anwalt wendet sich von mir ab. Du Bestie. Zurück ins Gefängnis, also. Klare Sache. Aber diesmal nicht in die Arrestzelle, sondern in ein echtes, grundehrliches Gefängnis. Nur haben es mutmaßliche Vergewaltiger dort nicht leicht. Und so bin ich hier gelandet, wo mir niemand etwas antun kann. In meiner eigenen, höchstpersönlichen Todeszelle. 23 Stunden tägliche Leere und Langeweile. Und Ungewissheit bis zum Urteil. Noch 6 Tage Ungewissheit. Das ist ein Promi-Fall? Was? Hä? Hier im Todestrakt gibt es nur eine Erleichterung. Aber die genieße ich seit meinem ersten Tag. Die Stunde außerhalb der Zelle. Die stecken die Kinderfälle mit viel Presseklimbim zu uns rein, damit sie halbwegs heil in die Verhandlung kommen. Was hast du gemacht? Gar nichts. Ich bin unschuldig. Unschuldig, ja. Ja. Du meinst nicht schuldig. Ich bin Robert. Nenn mich nicht Bob, ja. Auch wenn es dir noch so auf der Zunge liegt, bleib bei Robert. Ich war mir nicht sicher, ob das eine Drohung war oder ein Scherz. Noch immer habe ich das Gefühl, dass irgendwo in diesem Land jemand begraben liegt, der ihn zum falschen Zeitpunkt Bob nannte. Alles klar. Robert. Ich bin Jeff. Immer schön bei Robert bleiben, Jeff. Ja. Alles klar. Der Kontakt untereinander gilt hier als Privileg. Auf unserem Spielplatz sind Käfige aufgestellt, die wir nur zeitweilig verlassen dürfen. Im Augenblick sind wir zu viert. Clarence, ein Schwarzer, dann Ernesto, der Mexikaner, und Robert, der meist auf einer Art Tribüne hockt und vor sich hin starrt. Was hast du gemacht? Ich habe 7 Leute umgebracht. Frauen und Männer. Gegen Bezahlung. Der Richter meinte, ich bin Psychopath, unfähig, Reue zu empfinden. Ja, ich glaube, er hat recht. Ja. Aber weißt du, was lustig ist? Was denn? Bei meiner Verurteilung haben sich meine Anwältin und der Richter darauf geeinigt, dass ich mich bei den Hinterbliebenen entschuldigen soll. Ich meine, der Typ hat sich gerade von 3 Psychologen erklären lassen, dass ich unfähig zur Reue bin und dann sowas. Meine Opfer waren gierige Dreckskerle, alles ein Haufen Scheiße. Die Gerichtsverhandlung, merkt ihr das? Alles nur eine Show. Du bist nichts weiter als ein Zirkuspferd in einer verfickten Show. Wie unterscheidet sich ein wahrhaft Unschuldiger von jemandem, der nur vorgibt, unschuldig zu sein? Wer immer ein solches Verbrechen begangen hat, wird versuchen, sich so zu verhalten wie ein tatsächlich Unschuldiger. Soll ich diesen Satz in mein Tagebuch schreiben? Nur ein Schuldiger würde ein Tagebuch dazu benutzen, seine Unschuld zu behaupten, oder? Naja, Sie wissen schon. Ihre Gefühle angesichts der laufenden Ereignisse, Ihre Hoffnungen, Ihre Ängste. Vielleicht würde ein Schuldiger gar nicht erst auf solche Gedanken kommen. Vielleicht würde ein Schuldiger so handeln wie ich. Also in seinem Tagebuch nicht über seine Unschuld schreiben, weil er denkt, das sei zu offensichtlich. Besuch für dich. Wer denn? Keine Ahnung. Bin ich deine Sekretärin? Im Todestrakt hast du deine Privatsphäre abgegeben. Besuch ist eine öffentliche Angelegenheit, die über Telefone abgewickelt wird. Natürlich mit Gesprächsaufzeichnung. Ich bin Inspektor Larry Thomas von der Polizeidienststelle Waco. Kennen Sie den Mann hier? Nein. Sein Name ist Vernon J. Brightwell. Er lebt in Waco, Texas. Vor etwa 2 Jahren hat dort ein versuchtes Kidnapping stattgefunden. Ein 10-jähriges Mädchen wurde durch ein Fenster entführt. Kinderzimmer im Erdgeschoss. Sie entkam später, glücklicherweise. Ich war damals der leitende Inspektor und dieser Typ da, Vernon Brightwell, war mein Hauptverdächtiger. Ach ja. Wir konnten dem Mann nichts nachweisen. Und das Mädchen konnte ihn nicht mit Sicherheit identifizieren. Und? Nachdem ich in den Nachrichten von ihrer Verhaftung gehört hatte, habe ich Vernon Brightwell gecheckt. Bis eine Woche vor Verschwinden des Mädchens hat er als Schulbusfahrer gearbeitet. In Westboro. Sie glauben also, dass er das... Möglich. Ja, dann tun Sie was. Stellen Sie diesen Typen zur Rede. Wir wissen leider nicht, wo er steckt. Und was sagt die Polizei in Westboro dazu? Die haben bloß gelacht. Die haben Zeugen, Mr. Sutton. Das kann doch alles nicht wahr. Wenn die beiden Typen in ein paar Tagen gegen Sie aussagen, dann sieht es nicht besonders gut für Sie aus. Aber Sie wissen doch, was hier läuft, nicht wahr? Nun ja, was die gegen Sie in der Hand haben, das ist nicht immer wasserdicht. Hören Sie, Inspektor... Thomas. Ja. Larry Thomas. Sie müssen diesen Brightwell finden. Unbedingt. Sprechen Sie mit meinem Anwalt. Tun Sie irgendwas, bitte. Und wenn ich dabei irgendwie... Ja? Ich bin jetzt lange genug hier, um die Dinge halbwegs einschätzen zu können. Was wirklich Sinn hat und was nicht. 5 Tage noch bis zur Verhandlung. Nichts hat einen Sinn. Das Einzige, was du tun kannst, ist warten. Und darin war ich nie besonders gut. Clarence verliert immer wieder die Beherrschung und versäumt dadurch oft den Ausgang. Nachts höre ich manchmal aus seiner Zelle den Taser-Schrei. Als das zum ersten Mal passierte, dachte ich, jemand wird vergewaltigt oder umgebracht. Essenszeit. Das Gefängnis frisst einen auf, im wahrsten Sinne. Nach 6 Monaten hatte ich das Gefühl, rechts in meinem Bauch wächst etwas. Der Doktor kommt am Dienstag. Wie lange dauert es bis Dienstag? 2 Tage. Ach. Heute ist Kirche. Okay. Aber wenn vorher ein Arzt ins Haus kommt, schicke ich ihn zur Privatsprechstunde vorbei. Aber klar doch, Jeff. Das Ding wurde immer größer und hart wie ein Stein. Es gab Tage, da hoffte ich, es ist Krebs. Mir war immer klar, dass ich so enden würde. Schon in der Highschool. Jetzt verstand ich Robert. Sein Exekutionstermin war inzwischen 3-mal verschoben worden. Er war seit 7 Jahren hier und hatte einige Selbstmordversuche unternommen. Aber sein Anwalt versuchte unermüdlich, ihn am Leben zu halten. Warum sagst du sowas? Ja, ich habe mit 14 Jahren angefangen. Bin bei echt reichen Leuten eingebrochen. Einem 14-jährigen Kind. Vertraut ja jeder, ne? Oh Mann, ich kann Clarence ums Verrecken nicht ausstehen. Warum? Der Typ ist ein Arsch. Damit hat sich's. Am liebsten würde ich ihm in den Kehlkopf stechen. Aua. Wenn der neben mir gestanden hätte, als ich dieses Medaillon aus der Toilette gezogen habe. Ich hätte ihn aufgeschlitzt, nicht mich. Und die Wachleute, die hätten sich noch bedankt. Ja, die hassen ihn genauso wie ich. Plötzlich spüre ich in meiner rechten Seite ein Stechen wie von einem Stromstoß und kippe um. Zurück in meiner Zelle steht Zecke neben mir, eine Hand am Taser. Arztvisite ist übermorgen. Hältst du so lange aus? Auf keinen Fall. Wir haben hier ein Problem. Problem. Ja, Sutton, sieht nicht gut aus. Schweißtropfen laufen mir von der Stirn. Dann falle ich wieder in Ohnmacht. Einen guten Tag. Wie geht's Ihnen heute? Als ich zu mir komme, checkt eine junge, gut aussehende Frau gerade die Schläuche, an denen ich hänge. Gar nicht schlecht. Geht's Ihnen, Miss? 10 oder 15 Minuten später und Ihre Lichter wären ausgegangen. Ein Riesending von einem Blinddarm haben Sie da gehabt. Eine nette Abwechslung ist das hier. Wenn der Doktor es erlaubt, kann ich Ihnen ein Mittagessen bringen. Mittagessen? Das ist der Morphiumtropfen. Danke. Also, danke, dass Sie mich hier operiert haben. Bedanken Sie sich beim Doktor. Das hier ist möglicherweise ein wenig hoch eingestellt. In den folgenden Tagen überlege ich, weiter Schmerzen oder zusätzliche Symptome vorzutäuschen. Doch als der Augenblick kommt, schaffe ich es nicht. Ja, ein gewisses Unwohlsein ist in diesem Stadium ganz normal. Ach so. Haben Sie mit Inspektor Thomas gesprochen? Inspektor Larry Thomas. Er war hier und hat mir von einem Fall erzählt. Man bietet Ihnen einen Deal an. Sie kriegen 20 Jahre, wenn Sie sagen, wo das Mädchen ist. Ein Anwalt knabbert an einem Stück Plundergebäck, als er mir dies 3 Tage vor dem Gerichtstermin mitteilt. Die Familie möchte ihr ein christliches Begräbnis geben. Dieser Thomas kennt einen Burnwell oder Brightwell oder so. Jedenfalls in Waco, Texas. Und der hat vor 2 Jahren ein Mädchen... Hören Sie, das ist ein fantastisches Angebot. Ich habe hart daran gearbeitet. Ich möchte, dass Sie etwas kapieren. Ich weiß nicht, wo das Mädchen ist. Ja? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ich weiß es nicht. Sie haben einen Fingerabdruck auf der Fensterbank. Das ist ein solider Beweis. Da hilft Ihnen kein Jahre alter Fall aus Texas. Und ja, ich habe mit Inspektor Thomas gesprochen. Ich war früher ein verdammter Fenstermonteur und ich habe mir diese Fenster angeguckt. Sie wurden von einer Firma montiert, für die ich mal gearbeitet habe. Deshalb sind meine Abdrücke am Fenster. Sie haben Ihren Wagen mit Dampf gereinigt. Das macht keinen guten Eindruck. Jetzt hören Sie mal zu. Ich habe 2 Mädels auf dem Weg ins Studentenheim mitgenommen. Ja, und die eine hieß Kelly. Und von den beiden Kellys, die in diesem Studentenheim wohnen, kann sich keiner an sie erinnern. Und in ihrem Fahrtenbuch gibt es keinen passenden Eintrag. Auf welcher Seite stehen Sie eigentlich? Ich arbeite seit Monaten an Ihrem Fall. Und ich weiß wirklich nicht, wie ich die Geschworenen davon überzeugen soll, an ihrer Schuld zu zweifeln. Naja, zum Beispiel, indem sie... Ich will einen anderen Anwalt. Sie machen das nicht gut. Glauben Sie mir, wenn das möglich wäre, wäre es längst passiert. Ich bin Vater einer 12-jährigen Tochter. Und Scheißkerl! Was soll das bedeuten, Alter, zum Teufel? Hinsetzen! Bei Ihnen alles okay? Alles in Ordnung, danke. Aber ich sehe noch die Angst in seinen Augen. Randall wünscht sich mehr als jeder andere, dass ich eingesperrt bleibe. Weil er mich für ein Monster hält. Sie müssen hier noch unterschreiben. Das ist von Ihrem Vermieter. Sie haben seit Monaten keine Miete bezahlt, daher die Zwangsräumung. Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich einverstanden, dass der Vermieter zur Abdeckung der Mietschulden Ihre Sachen verkaufen darf. Die können mich mal. Wie Sie wollen. Ist nur eine Formalität. Was passiert, wenn ich nicht unterschreibe? Dann müssen die Sie verklagen. Wenn der Prozess durch die Instanzen geht, sind Sie finanziell ruiniert. Das ist aber nicht meine Baustelle. Ich wünschte, ich wäre tot. Ach, beruhige dich, Alter, man kann nie wissen. Die Geschworenen sind unberechenbar. Nein, einfach nicht mehr aufwachen. Jetzt komm mal runter. Hey, willst du was Lustiges hören? Du weißt ja, dass Clarence seinen Termin bekommen hat, nicht wahr? Und bevor sie dir die Nadel geben, da schreibst du noch mal einen Brief an den Gouverneur und bettelst um Gnade. Die meisten lassen die Wärter den Wisch mit unterschreiben. Und deshalb hat auch Clarence seinen Brief rumgehen lassen. Doch keiner hier hat unterschrieben. Ja, niemand, keine Sau, nix, niemand, ja. Es ist Sonntagnacht. Morgen beginnt mein Prozess. Durch das Fenster blicke ich auf die hellen, weißen Lichter, die das frisch gemähte Gras beleuchten. Heute Nacht wird Clarence hingerichtet. Ich betrachte meine Fingernagelmarkierung an der Wand. Sie stimmen schon lange nicht mehr. Als ich im Krankenhaus war, habe ich keine gemacht. Und an den Tagen, als mein Anwalt kam, meist auch nicht. Manchmal vergesse ich, ob ich das Zeichen morgens schon gemacht habe. Dann kann es passieren, dass ich einen Tag zweimal markiere. Oder gar nicht. Es sind jetzt über 300 Zeichen. Und alles, was ich weiß, ist, dass ich schon länger als 300 Tage hier bin. Ich gehe rüber und mache eine Doppelmarkierung in Form eines X. Das ist der Tag, an dem sie Clarence hingerichtet haben. Der Anzug ist gut, steht Ihnen. Der hat Clarence gehört. Zecker hat ihn mir gestern gebracht. Als ich Randall meine Sneakers dazu zeige, zuckt er nur mit den Achseln. Sie werden keinen Grund haben, viel herumzulaufen. Meine Verhandlung beginnt mit viel Warten. Ich sitze mit meinem Anwalt an einem Tisch. Seine Hände zittern, während er die Akten aus der Tasche holt. Endlich kündigt der Gerichtsdiener die Richterin an. Alle stehen auf. Als sie zu mir herüberschaut, verengen sich ihre Augen. Sie ruft den Staatsanwalt zu sich. Die beiden flüstern einige Minuten miteinander und tauschen Unterlagen aus. Ich atme tief ein, um mich zu entspannen. Dann wird die Anklage verlesen. Anschließend tritt der Staatsanwalt hervor und legt los. Als er fertig ist, steht Randall auf. Dieser Mann ist das Opfer der Polizei, die einen Verdächtigen wollte und der es egal war, ob sie den richtigen hatten. Weshalb wir beweisen werden, dass man diesem Mann den Beweis, der ja nun mal, und das ist ja offensichtlich, fehlt, nicht erbringen kann. Als er seinen Satz beendet hat, starren die Jurymitglieder mich an. Wahrscheinlich könnte ich mich sogar selbst besser verteidigen. Schließlich werden die Zeugen aufgerufen. Zuerst eine kleine Mexikanerin. Sie gibt zu Protokoll, dass das Fenster, auf dem mein Fingerabdruck gefunden wurde, immer verriegelt war. Offenbar die Putzfrau. Der nächste ist Inspektor Dave. Die Befragung dauert beinahe eine Stunde. Als der Staatsanwalt mit ihm fertig ist, stellt sich Randall ans Podium. Inspektor Dave, haben Sie während Ihrer Ermittlungen noch andere Informationen gefunden, die auf meinen Klienten hinweisen? Nein, ein Fingerabdruck ist ziemlich eindeutig. Ja, ja, gewiss ist er das. Aber darüber hinaus haben Sie nichts gefunden? Nur den einen. Wie also ist mein Klient durchs Fenster ins Haus gekommen, ohne Fußabdrücke oder Schmutzpartikel zu hinterlassen? Im Haus wurde sehr wohl Schmutz gefunden. Okay. Inspektor Dave, in wie vielen Fällen mit vermissten Personen haben Sie bisher ermittelt? Ich weiß es nicht. Naja, ungefähr. In wie vielen Tötungsdelikten? Das weiß ich nicht. Sie sind seit 5 Jahren Inspektor, korrekt? Ja. Na schön. In den letzten 5 Jahren gab es in Westboro 2 Fälle von Tötungsdelikten. Haben Sie in einem dieser Fälle die Ermittlungen geleitet? Nein. Dies ist also Ihre erste Ermittlung in einem Mordfall, nicht wahr? Ja. Aber ich sehe... Danke. Keine weiteren Fragen. Der nächste Gerichtstag beginnt mit den 2 Zeugen, die mich in der Nacht der Entführung angeblich gesehen haben. Einer der beiden will aus einer Bar heraus beobachtet haben, wie ich eine Limo gekauft und sie dem Mädchen gegeben habe, das bei mir im Taxi auf dem Rücksitz saß. Nach 20 Minuten ist er mit seinem Geschwafel fertig. Mr. Ramirez, wann haben Sie der Polizei davon erzählt? Weiß nicht. Das war 54 Tage nach dem Ereignis. 54 Tage. Sie haben 54 Tage gebraucht, um mit Ihren Informationen herauszurücken. Ja, wir haben das Mädchen im Fernsehen gesehen. Erst dann haben wir erfahren, dass ihr was passiert ist und so. Aha. Und wo waren Sie da, als Sie das Mädchen im Fernsehen sahen? Im Gemeinschaftsraum. In was für einem Gemeinschaftsraum? Euer Ehren, wir haben bereits festgestellt, dass der Zeuge im Gefängnis saß. Weiter bitte. Das hintere Fenster auf der Fahrerseite lässt sich nicht öffnen. Es ist kaputt. Gut, das brauchen wir schriftlich vom Mechaniker. Sie sagen, mein Klient ist aus dem Geschäft gekommen. Was ist dann geschehen? Das Mädchen hat das Fenster runtergekurbelt und er gab ihr die Limo. Mhm. Auf welcher Wagenseite war das? Auf der Fahrerseite. Da sind Sie sich ganz sicher? Ja, klar. Ich sehe, wie der Staatsanwalt am anderen Tisch in seinen Unterlagen kramt. Dann wendet er sich seiner Assistentin zu. Sie nickt, springt auf und verlässt den Raum. Herr Staatsanwalt, können wir jetzt weitermachen? Dann ruft die Richterin den nächsten Zeugen Ihr auf. Ihr Zeuge, Mr. Rendell. Das ist der andere Typ, der mich angeblich gesehen hat. Er hat also dem Mädchen durch das Fenster auf der Fahrerseite eine Limonade gereicht? Nein, Mister, durchs Beifahrerfenster. Ach, wirklich? Wie konnten Sie das dann sehen? Ganz einfach, er hat rückwärts eingeparkt. Was soll man dazu sagen? So läuft das hier. Eine kleine Absprache auf dem Flur und alles ist geritzt. Zu meiner Verteidigung habe ich zwei Zeugen. Larry Thomas, der Polizeibeamte aus Texas, und Karen. Vor ihrer Aussage blickt sie zu mir rüber und lächelt. Trauriges Lächeln. Sie beantwortet Rendells Fragen, erzählt ihm und der Jury, was für ein guter Partner ich war, wie normal, wie friedlich. Mir geht das Ganze mächtig an die Nieren. Der Staatsanwalt würdigt sie keines Blickes. Keine Fragen, Euer Ehren. Als nächster ist Inspektor Larry Thomas dran. Er berichtet von Vernon Brightwell, dem verdächtigen Schulbusfahrer aus Westboro. Sagen Sie, ist dieser Vernon Brightwell je zuvor wegen einer Straftat verurteilt worden? Nicht, dass ich wüsste. Gab es am Tatort irgendwelche Hinweise darauf, dass Vernon Brightwell etwas mit dieser Sache zu tun haben könnte? Ich war nicht am Tatort, ich arbeite in Waco. Aber ich denke... Danke, keine weiteren Fragen. Es ist vorbei. Sollte ich zum Tod verurteilt werden, werde ich von allen Berufungen absehen, um die Sache rasch hinter mich zu bringen. Auf der Toilette betrachte ich das Edelstahlbecken. Wie zum Teufel hat Robert es geschafft, da ein Stück rauszuschneiden und sich die Kehle damit aufzuschlitzen? So, das wär's dann. Die Schlussplädoyers am nächsten Tag fallen genauso aus, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Die Jury zieht sich zur Beratung zurück. Rendell ist erleichtert. Ich kann es ihm kaum übel nehmen. Trinken wir noch einen Kaffee? Ja, na gut. Ja. Warten Sie, ich gehe runter. Es gibt Leute, die werden in 40 Minuten verurteilt. Das scheint die Mindestzeit zu sein, die eine Jury für die Urteilsfindung für schicklich hält. Eine Stunde vergeht und Rendell erscheint regelrecht verzückt. Für ihn ist das offenbar ein Gradmesser seines Erfolgs. Es tut mir leid wegen meiner Bemerkung damals. Was meinen Sie? Naja, dass ich selbst eine 12-jährige Tochter hätte. Danke für den Kaffee und die Sandwiches. Bezahlen Sie das aus eigener Tasche? Wir bekommen ein Tagegeld für Spesen. Wie viel mag das wohl sein? Legt Rendell jeden Tag ein paar Scheinchen zur Seite, um seiner Tochter ein paar Süßigkeiten mitzubringen? Gerade als ich ihn fragen will, erscheint der Gerichtsdiener. Nicht nach 40 Minuten, sondern nach satten 2 Stunden und 20 Minuten. Sind Sie zu einem Ergebnis gekommen? Ja, Euer Ehren. Wie lautet Ihr Urteil? Schuldig. Als ich das Wort höre, bin ich kurz vor dem Zusammenbruch. Die Richterin sagt irgendetwas über meine Rückführung in die Zelle und über ein Datum für die Festlegung des Strafmaßes. Die Richterin möchte Sie noch mal kurz sehen. Wen? Mich? Sie und Ihren Klienten. Da bin ich aber gespannt. Bitte, folgen Sie mir. Der Gerichtsdiener führt uns aus dem Gerichtssaal durch ein Labyrinth kleiner Besprechungszimmer in ein luxuriös getäfeltes Büro. Der Staatsanwalt sitzt hier, ebenso die Richterin und ein Mann um die 50. Mr. Sutton, ich bin Carl Brock von Randall Brock and White. Ja, und? Moment bitte. Ich habe soeben einen Anruf von der Oklahoma State Police erhalten. Sie ist am Leben. In Oklahoma. Hä? Wer ist am Leben? Das Mädchen, für dessen Ermordung Ihr Klient soeben verurteilt wurde, Mr. Randall. In ein paar Minuten haben wir es in den Nachrichten. Wir werden die Mordanklage fallen lassen. Aber bleibt noch die Entführung. Mr. Sutton, mit Ihrer Erlaubnis würden wir von Randall, Brock und White uns gern Ihres Falles annehmen. Was? Dass das Mädchen am Leben ist, heißt noch lange nicht, dass Sie nicht an der Entführung beteiligt waren. Wir werden die Kaution für den Entführungsfall hinterlegen, bis ein Urteil gefällt ist. Gut. In der Zwischenzeit werden Sie gegen Gelöbnis entlassen. Entlassen? Entlassen. Sie sind nach wie vor unter gerichtlicher Aufsicht. Bis ein Urteil gesprochen ist, sind Sie frei gegen Kaution. Ich habe meine Wohnung verloren. Meine Kreditkarten sind gekündigt, mein Job ist weg und ich habe... Wir bringen Sie in einem Hotel unter. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Mr. Sutton. Guten Tag. Randall weiß jetzt, dass ich unschuldig bin. Und als Unschuldiger bin ich ein lebender Beweis für sein Versagen. Ich schüttle seine Hand und er geht. Nun, also, ich lasse Mr. Sutton in ein Hotel bringen und wir arrangieren dann für morgen ein Meeting. Herr Gott, nochmal, das nenne ich einen Anwalt. Sie sind noch immer unter gerichtlicher Aufsicht. Sie sind ein verurteilter Entführer. Das ist jetzt nicht einfach so gelöscht. Am Ausgang wartet unser Chauffeur auf Sie. Genießen Sie den Zimmerservice. Dann bis morgen. Das ist kein Zimmer, das ist eine Luxus-Suite aus Gold und Weiß. Die Gardinen vor den 3 Meter hohen Fenstern sind in Gold und Weiß gehalten, die Bettdecke auf dem Doppelbett ist goldfarben und weiß, der Marmor auf den Kommoden ist weiß, die Einfassungen alle in Gold. Schade, dass ich Catherine nicht mehr von meiner Entlassung erzählen kann. Ob Zeki ihr wohl das Tagebuch aus meiner Zelle gegeben hat? Mitten in der Nacht wache ich schweißgebadet auf. Ich höre das Summen der Klimaanlage. Kaum zu glauben, sie ist lauter als im Gefängnis. Ich gehe ins Bad. Die Stange an der Dusche könnte ich zu einem scharfkantigen Metall zurechtbiegen. Im Zimmer schalte ich das Licht ein und starre die Tür an. Wenn ich will, kann ich sie öffnen. Überall liegen Dinge herum, mit denen ich mich ersticken könnte. Gut, ich erzähle Ihnen, was passiert ist. Der Name Ihres Anwalts war Randall. Meine Anwaltskanzlei heißt Randall, Brock and White. Irgendjemand hat die Namen verwechselt und uns vertrauliche Informationen geliefert, die sofort unser Interesse geweckt haben. Was für Informationen? Eine Mitarbeiterin der Spurensicherung hat am Tatort einen Fußabdruck gefunden. Schuhgröße 7. Sie haben Schuhgröße 11. Ja. Der Staatsanwalt hat diese kleine Information einfach verschwinden lassen. Dann haben die ganze Zeit gewusst, dass ich es nicht war? Soweit würde ich nicht gehen. Ich glaube, nach Meinung des Staatsanwalts war das der Fußabdruck des Gasmannes und er wollte in den Fall einfach keine Verwirrung bringen. Gut für unseren Fall. Unseren Fall? Böswillige Rechtsverfolgung. Sie können mit einer Entschädigung von schätzungsweise 3 Millionen rechnen. Was? 3? 3 Millionen? Wir nehmen ein Drittel. Das macht 2 Millionen für Sie. Warten Sie. Wenn Sie von dem Fußabdruck gewusst haben, warum haben Sie sich nicht gemeldet? Wir sind ein Anwaltsbüro. Wir arbeiten gewinnorientiert. Sie werden aufgrund der Verurteilung eine wesentlich höhere Entschädigung bekommen. Das gestrige Urteil war deshalb für uns ein echter Glücksfall. Moment, hier. Kennen Sie diese Mädchen? Ja. Das sind die beiden, die ich damals in meinem Wagen mitgenommen habe. Hier, das ist die, die sich übergeben hat und das ist ihre Freundin. Es hat meinen Detektiv keine 20 Minuten gekostet, sie zu finden. Sie hatten recht, sie heißt Kelly. Sie heißen sogar beide Kelly und zwar mit Nachnamen. Megan und Liz Kelly. Und wie hat Ihr Detektiv sie gefunden? Eine Kleinigkeit. Aber das Beste kommt noch. Die Polizei hat nämlich gar nicht nach ihnen gesucht. Die sind nie in das Wohnheim gegangen. Eine schlimme Sache. Genauso wie diese angeblichen Zeugen, die haben sich schon auf die vorzeitige Entlassung gefreut. Übrigens, wir haben da ein paar Medienauftritte für Sie geplant. Wir machen Sie zu einer Berühmtheit. Ich gehe zurück ins Hotel, lege mich aufs Bett und schalte die Nachrichten ein. Sie berichten ausschließlich über Kara Worth, die in Oklahoma fast ein Jahr nach ihrem Verschwinden lebend gefunden wurde. Vernon Brightwell wird in Handschellen abgeführt. Die Polizei zeigt sich kompetent und heldenhaft. Allen geht es ausgezeichnet. Außer dem Mädchen, das im letzten Jahr wahrscheinlich täglich vergewaltigt und misshandelt wurde. Und Mia, der fast ein Jahr lang eingesperrt war. Jeff! Hey. Na, schau dich mal einer an. Hast wohl viel trainiert, oder was? Ja. 10 Monate ungenießbares Essen. Hat wohl nicht geschadet. Donny! Was ist? Kommst du mal? Komm mal, bitte. Kommt. Ja, ist ja gut. Ich darf mein Hotelzimmer verlassen, wann immer ich will. Für die meisten Menschen im Hotel ist das eine Selbstverständlichkeit. Ich habe 3 Tage gebraucht, um das zu kapieren. Das gibt's doch gar nicht. Hey. Jeff Sutton, ja. Wer hätte gedacht, dass du hier nochmal auftauchst? Gut sieht er aus, der Junge. Wie fett war ich eigentlich? Du, ich hab dich in den Nachrichten gesehen, an dem Tag, an dem sie dich freigelassen haben. Ach ja, ich warte darauf, dass er mir erzählt, wie die Leute in der Taxigarage für mich gesammelt oder eine Petition unterschrieben hätten. Aber nichts dergleichen geschieht. Also ist mein Job noch frei? Also, der Verband hat deine Lizenz eingezogen. Du, die haben uns einen Brief geschrieben. Hey, aber Donny, du weißt doch, dass ich nichts angestellt habe, oder? Hey, Alter, Donny. Ja, schon, aber... Ja, aber was? Jeff, es liegt ja nicht an mir. Haben alle, also Charlie und alle anderen, habt ihr alle geglaubt, dass ich das getan habe? Ich nicht. Doch, hast du. Charlie sagte, er hätte immer gewusst, dass mit dir was nicht ganz in Ordnung ist. Ah. Und du deshalb auch keine Freundin hast. Und du? Ich habe ihm gesagt, dass du ein netter Typ bist. Du hast gesagt, Jeff ist der einzige Fahrer, der dir nie an den Arsch gefasst hat. Und dass das der Beweis dafür ist, dass mit ihm was nicht stimmt. Och, also echt, Donny. Ich sag dir mal was, Jeff. Ne? Du klärst die Sache mit dem Taxiverband und wir schicken dich zurück auf die Straße. Es tut uns leid, Jeff, ehrlich. Aber genau genommen kennen wir uns ja gar nicht. Ich meine, wir arbeiten zwar zusammen und so, aber hier in der Garage läuft ja nur Smalltalk, mehr nicht. Hm. Hier weiß doch keiner wirklich Bescheid über die anderen. Exakt. Au, oh, hey, sag mal. So, jetzt kannst du allen erzählen, dass ich normal bin. Hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder. Mein Name ist Melissa Körm und das hier ist Texas Today. Unsere tapferen Männer und Frauen in Uniform sind täglich mit letztem Einsatz um unsere Sicherheit besorgt. Doch hin und wieder können auch ihnen Fehler passieren. Wir sprechen heute mit 3 Männern, die irrtümlich eingesperrt waren. Mein letzter Gast heute Abend ist Jeff Sutton. Jeff. Hi. Hi. Wie ich höre, hatten Sie im Gefängnis eine schlimme Blinddarmentzündung. Ja, stimmt. Ich bin krank geworden, ja. Der Stress, den ich... als die Polizei von Westboro... Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert, nicht wahr? Ja, richtig. Da fällt mir was ein. Überlegen Sie sich mal Folgendes. Wären Sie nicht verhaftet worden, hätten Sie wahrscheinlich gar nicht diesen ganzen Zugang zur medizinischen Versorgung gehabt, die Ihnen ja schließlich das Leben gerettet hat. Was? Ich glaube, ich habe vergessen, mich bei denen zu bedanken. Die Polizei in Westboro jedenfalls hat... Wie kommt das? Warum bekommen Vergewaltiger und Mörder bei uns eine erstklassige medizinische Versorgung, während hart arbeitenden Leuten ohne Krankenversicherung dieser Zugang verwehrt bleibt? Darüber möchte ich jetzt mit Dr. Mike Lake vom texanischen Gesundheit... Ich schlafe nicht gut in diesem Hotel. Das ganze Gold und Weiß hat etwas Unwirkliches. Ich gehöre hier genauso wenig her wie ins Gefängnis. Ob Zecke wohl mein Tagebuch gelesen hat? Dann weiß er jetzt ja, was ich von ihm halte. Als ich draußen das Reinigungspersonal höre, stehe ich auf und beschließe, im Restaurant zu frühstücken. Im Flur kein Schlagstock, kein Taser. aber die Rollwagen der Servicekräfte werden von derselben Firma hergestellt wie die Essenskarren im Gefängnis. Komischer Zufall. Das ist mir schon gestern aufgefallen. Ich habe Ihnen eine einzige Scheißfrage beantwortet. Eine! Sie haben mich dahin geholt, damit ich Ihnen ein Stichwort liefere. Nichts weiter. Ein Stichwort zu Ihrem eigentlichen Scheißthema. Das ist nicht optimal gelaufen, da gebe ich Ihnen recht. Es ging dieser Fernsehtussi nicht um Fehlurteile, Justizirrtum, sondern darum, wie großartig mich das staatliche Gefängnis behandelt hat. Entspannen Sie sich. Gehen Sie an die Bar oder zum Pool oder was weiß ich. Die meisten frisch Entlassenen, mit denen ich zu tun habe, sind super drauf. Wissen Sie, die haben die beste Zeit ihres Lebens. Die meisten von ihnen haben aber auch wirklich ein Verbrechen begangen. Am Abend entschließe ich mich, Brocks Rat zu folgen. Ich werde in die Hotelbar gehen und mich wie eine normale Person benehmen. Ich gehe zum Lift. Der Anzug von Clarence sitzt perfekt. Als sich die Tür öffnet, höre ich, wie immer, die Stimme eines Wärters nachhallen. Haupttor öffnen. In der Lobby sehe ich Hinweisschilder auf einen Kongress von Privatdetektiven. Ein Bier bitte. Kongress von Privatdetektiven. Ich muss abschalten. Einfach nur trinken und Frauen anstarren. In der Bar ist ein langer Spiegel aufgestellt. Plötzlich sehe ich Dr. Catherine Conning in einem der Lounge-Sessel neben dem Eingang zur Bar sitzen. Oh, hi. Sie sieht mich an, streicht sich die Haare hinters Ohr und lächelt, ohne die geringste Überraschung zu zeigen. Hi, wie geht es Ihnen? Setzen Sie sich. Ich bin Jeff Sutton. Ich wurde irrtümlich verurteilt. Ich weiß, wer Sie sind. Ich habe ein gutes Gedächtnis für Menschen, Jeff. Sind Sie also auch Privatdetektivin? Ich dachte, Sie sind Psychologin. Doktor der Kriminologie. Ich arbeite viel mit Detektiven zusammen. Hauptsächlich jedoch mit dem Strafvollzug. Ich habe mir so meine Gedanken über dieses Tagebuch gemacht. Haben Sie es eigentlich bekommen? Es war nicht mehr nötig. Nein. Was war eigentlich der Sinn und Zweck dahinter? Was ist so unverständlich daran, Gefängnisinsassen darum zu bitten, ihre Gedanken aufzuschreiben? Nein, nein. Es steckt doch noch was anderes dahinter. Ihr Gesicht, ihre Schönheit, alles erscheint plötzlich in brutaler Klarheit. Es handelt sich um eine laufende Studie. Ich darf dazu keine näheren Auskünfte geben. Sie sind Privatdetektivin. Die für die Familie des Opfers arbeitet. Und Sie haben mich das Tagebuch schreiben lassen, um Hinweise darüber zu finden, was ich mit der Leiche des Mädchens getan habe. Habe ich recht? Ist schon okay, Jeff. Ist schon okay. Ja. Sie haben recht. Wenn Sie so wollen. Was soll ich sagen? Sie haben mich. Und? Hat's geholfen? Nein. Hat nicht funktioniert. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es nicht war. Ich blicke sie einige Sekunden lang an. Sie glaubt mir nicht. Als ich vorhin hier reinkam, dachte ich, dass hinter den Spiegeln Gefängniswärter sitzen. Tun Sie das, Jeff? Mein Blick fällt auf die Silberfarbe an den Füßen des Stuhls, auf dem sie sitzt. Die Farbe billiger Staatsmöbel. Der Perserteppich der Plaza Bar sieht aus wie die Linoleumkacheln des Besucherzimmers. Trägt der Barmann eine Wärteruniform? Warum sind mir die Neonröhren vorher nicht aufgefallen? Wartet da hinten an der Tür Zecke auf mich? Hoffnung ist Gift. Kriminalhörspiel nach dem Roman von Ian Levison. Aus dem Englischen von Walter Geudinger. Es spielten Jeff Sutton, Nico Holonitsch, Randell, David Striso, Catherine Conning, Stephanie Eid, Robert, Jörg Hartmann, Officer Dave, Philipp Engelhardt, Officer Hopkins, Manuel Hader, Karl Brock, Ingo Hülsmann. In weiteren Rollen Mirko Böttcher, Anna Griesebach, Caroline Haupt, Christine König, Isabel Schosnick, Harald Schrott, Carla Senkteller, Rainer Strecker, Ilka Teichmüller, Max Urlacher und Henning Vogt. Komposition Andreas Bick. Ton und Technik Alexander Brennecke und Susanne Bayer. Regieassistenz Stefanie Heim. Hörspielbearbeitung Steffen Moratz. Regie Cordula Dickmeis. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020. Dramaturgie Jakob Schumann.